war gut. Jetzt ist ja. Ja, meine Damen und Herren von den Medien, herzlich willkommen zu der angekündigten Pressekonferenz. Und gleichzeitig bitte ich nochmal ganz herzlich um Entschuldigung. Wir hätten einfach sagen sollen, nach Sitzungsschluss, wir wollten Ihnen gerne eine Zeit vorgeben, das habe ich ganz geklappt, weil ich sehe, wir haben ausgehalten und wir können jetzt beginnen. Ich mache folgenden Vorschlag, ich würde gerne ein paar Sätze als Vorsitzender des Ausschusses dazu sagen, was bisher passiert ist und wie ich das Ganze einschätze. Würde dann die Kollegen Obleute bitten, das eventuell zu ergänzen und ihnen dann die Möglichkeit geben, uns alle zu befragen. Sind Sie damit einverstanden, dass wir das so machen? Kurze Einführung, Herr Lieder. Ja. Ja, wie Sie sich da erinnern können, ist am 29.04. per Einsetzungsbeschluss des Landtages dieser Untersuchungsausschuss gebildet worden. Wir haben seither, das kann ich wirklich sagen, fleißig gearbeitet und mein Dank gilt deshalb nicht nur den Ausschussmitgliedern, sondern vor allen Dingen auch unseren Referentinnen und Referenten, die sehr eifrig und sehr kollegial miteinander gearbeitet haben. Wir haben 5 Sitzungen gehabt, eine konstituierende und 4 weitere, die wir alle genutzt haben, um Sachverständige zu hören. Das war etwas, worauf wir uns in der ersten Runde schon geeinigt hatten. Wir wollten das mit den Zielen machen, unser theoretisches Wissen, unser Grundgerüst in Bezug auf Know-how zu verbessern, was zum Beispiel für Leute wie mich ganz wichtig war, der ich von dieser Materie bisher relativ unbeleckt war und ich glaube, ich habe eine ganze Menge lernen können in diesen Runden. Wir haben sehr unterschiedliche Sachverständige hier gehabt, da waren Journalisten dabei, Professoren, heute zum Beispiel Parlamentarier, die Kollegen, die also Untersuchungsausschüsse geleitet haben oder noch leiten. Und ich glaube, die haben uns sehr viel mit auf den Weg gegeben. Wir haben insgesamt 103 Beweisbeschlüsse verabschiedet. Davon sind 50 erledigt bzw. teilerledigt und 53 noch offen. Wir haben 23 Beschlüsse gegenüber dem Ministerium des Innern des Landes Brandenburg eingereicht, 12 Beschlüsse sind erledigt bzw. teilerledigt. Ein Kompliment an diese Behörde, im Gegensatz zu anderen, hat sie bisher durchweg termingerecht geliefert. Das ist für manche offensichtlich schwierig bzw. unmöglich. 23 Beschlüsse haben wir gegenüber Bundesbehörden erhoben, 37 Beschlüsse galten anderen Bundesländern. Von den 37 sind 17 erledigt bzw. teilerledigt und von den 23 Beschlüssen, die an den Bund gegangen sind, 11 erledigt bzw. teilerledigt. 13 Beschlüsse gab es für sonstige Landesbehörden in Brandenburg, davon sind 4 erledigt bzw. teilerledigt. Und wir haben 7 Beschlüsse zu Sachverständigenbestellungen gefasst, davon sind 6 erledigt bzw. teilerledigt. Ich will, um einfach nochmal ein Beispiel zu beleuchten, welcher Aufwand betrieben wird, sagen, und dieser Aufwand macht sich natürlich fest an dem besonderen Charakter unseres Ausschusses, wo die geheimschutzrechtlichen Gründe eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Es sind beispielsweise noch etwa 3500 Bände Akten beim Landesverfassungsschutz zu sichten. Die umfassen je 250 Seiten. Und es ist eine Auswahl zu treffen, welche Akten als Beweismittel von unserem Ausschuss benötigt werden. Dazu muss man noch sagen, dass alle Beteiligten, also hier beispielsweise unsere Referenten und dort aber auch die neu beauftragten Sachverständigen, sich einer Geheimschutzprüfung unterziehen müssen, die teilweise bis zu 6 Monaten dauern kann. Ich wollte das nur sagen, damit Sie sehen, welcher Aufwand auch hinter dem Ganzen steht. Und insofern bin ich sehr froh, dass ich jetzt sagen kann, und damit werde ich auch gleich schließen, dass wir bisher aus meiner Sicht sehr ordentlich zusammengearbeitet haben, nicht nur fleißig, sondern auch kollegial. Und das macht mir die Arbeit als Ausschussvorsitzender, der ich ja so die Moderatorenfunktion übernommen habe, sehr leicht. Und dafür bedanke ich mich nochmal bei allen Beteiligten und bitte jetzt meine Ausführungen gegebenenfalls zu ergänzen. Wer möchte, zeigt es an. Ja, vielen Dank. Vielleicht von unserer Seite für die SPD-Fraktion, würde ich sagen, sich jetzt nach den ersten Sitzungen, wenn man so ein erstes Zwischenfazit ziehen möchte, eigentlich drei Komplexe. Ich finde, wir haben sehr detailliert, und das war auch sehr gut so, in die Geschichte geguckt. Wir haben uns die 1990er Jahre, die Rahmenbedingungen des Rechtsextremismus damals, die Situation in Brandenburg angeguckt. Und ich glaube, das war sehr wichtig, um sozusagen ein grundlegendes Verständnis für die damaligen Verhaltensweisen, sowohl des Verfassungsschutzes wie auch der polizeilichen Behörden, zu bekommen. In der Hinsicht sehen wir jetzt auf jeden Fall die Aufgaben, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das heißt also sozusagen die Arbeit heute der Verfassungsschutzbehörden, aber auch das tolerante Brandenburg war ja das häufigere Thema des Opferschutzes, und auch der polizeilichen Arbeit, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das wäre für mich so der erste Komplex. Also sozusagen aus der Vergangenheit der 1990er Jahre, diesen geschichtlichen Rückblick für heute zu lernen und für heute die Rückschlüsse daraus zu ziehen, auch gesetzlicher Natur, wenn es dann bestimmt in absehbarer Zeit um das Verfassungsschutzgesetz geht oder um die Umsetzung auch des Bundesverfassungsschutzgesetzes in Landesgesetzgebung. Der zweite Komplex, oder die Komplexe 2 und 3, die sind für mich heute eigentlich nochmal sehr deutlich geworden. Das sind die Konkretisierungen bei den V-Leuten Stadler und Piatto. Das sind ja auch im Prinzip die, also vor allem letzterer, die Konkretisierung, die wir in unserem Untersuchungsauftrag haben. Und schon heute ist es, glaube ich, schon sehr deutlich geworden, dass es dann nachher um auch sehr detaillierte Fragen gehen wird. Bezüglich des Handys war ja heute sehr stark Gegenstand der Debatte. Oder auch, ich sage mal, im Hinblick auf die Interpretation, wann reicht eine mündliche Weitergabe von Informationen oder reicht sie nicht? Das ist sicherlich auch teilweise historisch zu betrachten. Auch das haben wir heute von Herrn Winninger gehört, der gesagt hat, die mündliche Weitergabe infolge des Zeugenschutzes sei damals aus heutiger Perspektive oder aus historischer Perspektive nachvollziehbar. Heute würde man sicherlich anders damit umgehen. Aber das sind Fragen, die wir vertiefen müssen, und auch, denke ich, die Person Toni Stadler, die heute ja bei Herrn Wolf eine Rolle spielte in Dortmund, aber auch in anderen Zusammenhängen. Sodass ich glaube, das sind so die drei Komplexe, die sehr deutlich werden, die wir vertieft behandeln müssen. Also lernen aus der Vergangenheit für unsere heutige Arbeit im Verfassungsschutz und der Polizei, und nochmal die detaillierte Aufarbeitung der V-Leute Piatto und Stadler. Das wäre so mein erstes. Ja, ich kann mich da nur im Vorredner anschließen und möchte vielleicht noch ergänzen den Komplex der Verknüpfung des NSU zur organisierten Kriminalität, der aus unserer Sicht auch ein Bereich ist, der bislang von den Untersuchungsausschüssen nur am Rande betrachtet worden ist. Und da hoffen wir uns noch einige neue Erkenntnisse. Ich möchte aber noch ein paar Sätze sagen zu den Grundlagen auch unserer Arbeit, die ja noch verhandelt werden müssen. Hier ist es völlig klar, dass dort auch eine unterschiedliche Interessenlage existiert. Während der Ausschuss hier natürlich vor allen Dingen daran interessiert ist, auch aufzuklären, neue Erkenntnisse zu gewinnen und die auch in seinem Untersuchungsbericht dann auch niederzuschreiben, haben natürlich die gerade die Sicherheitsbehörden vor allen Dingen auch das Interesse, ihre Quellen zu schützen und auch das Geheimnis nicht, das Licht der Öffentlichkeit erblicken, sodass da Gefahren daraus resultieren können. Diese unterschiedliche Interessenlage, die wir heute ja auch in der Sitzung gehört haben, gab es letztlich bei jedem Untersuchungsausschuss auf Bundesebene, aber auch in den verschiedenen Ländern. Insofern sind wir gerade mittendrin, für uns miteinander festzulegen, nach welchen Regeln wir hier in Brandenburg vorgehen wollen. Ein Aspekt, der dabei noch zu regeln ist, ist sicherlich das Untersuchungsausschussgesetz, das in Brandenburg veraltet ist. Da gibt es bei den Fraktionen inzwischen unterschiedliche Vorstellungen dazu, wie wir das novellieren, was daran verändert werden muss. Ich glaube, dass wir hier auch zum Beginn des Jahres 2017 zusammenkommen werden, um uns darüber auszutauschen, dieses Untersuchungsausschussgesetz dann neu aufzusetzen. Letztlich aus unserer Sicht, das haben wir aber schon bei anderer Stelle deutlich gemacht, ist es wichtig, die Grundlage dafür zu schaffen, dass wir auch NFD-Dokumente als Vorhalt in öffentlichen Untersuchungsausschusssitzungen verwenden können, wie es, haben wir heute auch gehört, in NRW oder auch im Bundestag möglich war. Und der zweite Punkt, der ist ja heute auch schon in der Presse zum Teil aufgegriffen worden, ist der Aspekt Schwärzung durch den Verfassungsschutz Brandenburg und auch die Einstufung. Also welches Dokument wird als geheim, als vertraulich oder als nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Auch hierüber gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten. Also wir sind der Auffassung, dass bislang, auch was die Akten angeht, die uns schon zugeliefert wurden, die auch hier im Geheimschutzraum des Landtages vorhanden sind, dass hier deutlich zu umfangreich geschwärzt ist. Das betrifft insbesondere, wir haben ja jetzt die Akten auch vom Landesamt für Verfassungsschutz, nicht so die Deckblattmeldung, aber die Treffberichte, die weiteren Beschaffungsakten, die teilweise so umfangreich gesperrt sind, dass man den Sinn gar nicht mehr entnehmen kann. Und die Deckblattmeldungen sind ja die Zusammenfassung der weiteren Beschaffungsakte. Und man in der Zusammenfassung mehr findet, als man nachher im Detail in den Akten drinsteht, weil die Akten selbst so stark geschwärzt wurden. Das ist etwas, was die weitere Aufklärung behindern würde. Wir haben heute schon in unserer nicht öffentlichen Sitzung darüber diskutiert, wie man da, welche Regeln wir uns da selbst geben können, und sind aber noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen, haben uns aber vorgenommen, dass wir im Januar nochmal zusammenkommen zu einer Sitzung am 20. Januar, zu der dann auch der Innenminister und der Justizminister eingeladen werden und der Chef der Abteilung für Verfassungsschutz. Diesen Vorschlag hat ja auch heute Herr Winninger unterbreitet, um da miteinander darüber zu sprechen, nach welchen Regeln wir hier im Brandenburg verfahren werden. Das ist auch aus Sicht der CDU, aus Sicht einer Oppositionsfraktion, finde ich, ein geeignetes Vorgehen, das so zu machen. Das ist, ein Weg, wie wir hier zueinander kommen und miteinander auch die Sachen kollegial auf den Weg bringen, ohne dass am Ende Verdachtsmomente im Raum bleiben. Ich glaube, man muss schon anerkennen, dass es da auf verschiedenen Seiten unterschiedliche Interessen gibt. Ganz, ganz kleiner Hinweis von mir: Diese Sitzung am 20. Januar wird eine nicht öffentliche Sitzung sein. Da geht es um Verfahren und einiges, was wir diskutieren müssen, was dann erst später das Licht der Öffentlichkeit entdecken wird als Ergebnis. So, weiter geht's. Ja, ich mache das ganz kurz, weil deine Vorredner ja schon einiges zu den Problemen oder Punkten genannt haben. Ich glaube, dass das, was wir bis jetzt gehört haben, in den vier Veranstaltungen des Untersuchungsausschusses, die Kür war. Und zwar das sozusagen, wo wir uns ein breites Wissensspektrum versucht haben anzueignen. Also wir haben uns auf den Höhen des Gebirges befunden. Jetzt liegt die Pflicht vor uns, wir müssen jetzt wirklich ins Aktenstudium einsteigen, wir müssen jetzt wirklich das, was wir gehört haben und wo wir auch Anregungen bekommen haben, umsetzen und uns empirisch jetzt damit beschäftigen und mit diesen vielen Akten beschäftigen, die jetzt auch schon im Keller sind, liegen, die Brandenburg betreffen, und daraus müssen wir dann unsere Schlüsse ziehen. Also ich würde nicht die Schlüsse schon ziehen, bevor wir nicht überhaupt dieses empirische Material gesichtet haben. Also wir liegen ja eben, die Pflicht liegt vor uns. Zweite Anmerkung, die will ich nur ganz kurz machen, zu der ja heute auch in der Presse diskutierten Frage Schwärzung, Nicht-Schwärzung, im Gegensatz zu Herrn Wegmann bin ich der Auffassung, dass es war auch Konsens in der Aufwärterrunde vor einer Woche, dass wir alle mit dem Zustand nicht zufrieden sind, der Schwärzung. Die sind aber nicht so umfänglich, dass man jetzt den Untersuchungsauftrag überhaupt nicht realisieren kann. Und wir wollen im Konsens einen Weg suchen, dass auch bei der Frage der Schwärzung sozusagen dem Untersuchungsziel nicht abträgliche Lösungen sozusagen raumgreifen. Und da sind wir dabei. Also, und ich würde auch nochmal anmahnen, dass gerade bei solchen wichtigen Fragen mit einer Stimme gesprochen wird und nicht verschiedene Alleingänge probiert werden. Herr Gabel. Ja, der erste Punkt ist, und das ist, denke ich mal, das Positive, dass wir als Fraktion, so wie es bisher gelaufen ist, hier im Ausschuss das als planvoll empfinden. Wir empfinden das so, wie es jetzt alles aufgebaut wurde, dass auch geordnet ist, dass wir den zeitlichen Vorlauf, das heißt, wir hatten ja bis jetzt ja im Grunde noch sehr viel über Verfahrensregeln gesprochen, dass wir den zeitlichen Vorlauf aber, denke ich mal, auch brauchten, um arbeitsfähig zu werden. Und vor allem ging es ja auch darum, die Aktenberge, die hier zu sichten sind, dass da genug Zeit ist, die erstmal vorzusichten, damit man dann irgendwann auch eine gute Arbeit anstellen kann. Der kleine negative Punkt ist, was wir es halt nach wie vor schade finden, dass wir als Fraktion außen vor gelassen werden mit der Mehrheitsfraktion. Denn ich denke mal, dass wir auch in der kürzesten Zeit durchaus bewiesen haben, dass wir hier Sachen konstruktiv mitarbeiten wollen. Wir haben zahlreiche Anträge auch eingebracht und die dann in der Regel ja natürlich auch mal abgelehnt wurden und die wir dann ein bisschen später dann halt als neue Anträge von den Mehrheitsfraktionen wiedergefunden haben. So gut, das ist nun mal das parlamentarische Spiel. Da hilft kein Jammern, denn letzten Endes haben wir gesagt, wir möchten ja trotz allem konstruktiv Was positiv in der Runde ist, wir haben jetzt in den beiden letzten Sitzungen ja schon einige vertiefende Erkenntnisse erfahren von den Gutachtern und von den Sachverständigen, die wir vorgesprochen haben. Auch wenn die Verfahrensfragen auch da noch immer noch ein bisschen überwogen haben, aber nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt fast jedenfalls schon auf die ersten richtigen Zeugenbefragungen, denn den Untersuchungsauftrag, den halte ich für richtig und wichtig und ist vielleicht nur ein kleiner, aber doch ein sehr wichtiger Baustein auch für die Opfer, die da eine umfassende Aufklärung verdient haben und ja. Ja, danke schön. Für mich war heute eigentlich eine ganz zentrale Erkenntnis nochmal, dass der Kollege Binder sagte, die meisten Mitglieder der diversen Untersuchungsausschüsse sind sich eigentlich inzwischen darüber klar, dass es sich bei dem NSU-Komplex nicht nur um ein Trio handelt, sondern um ein Netzwerk, wahrscheinlich auch mit ausgedehnten Bezügen zur organisierten Kriminalität und ins Rockermilieu hinein. Ich bin deshalb auch immer noch sehr froh, dass wir so klug waren, hier in Brandenburg einen sehr weit gefassten Einsatzbeschluss zu wählen, der diese Untersuchung zulässt, was für Teile dieses mutmaßlichen Netzwerkes sich hier in Brandenburg noch auffinden lassen. Wir haben jetzt viel geleistet in den letzten Sitzungen, da stimme ich dem Vorsitzenden absolut zu, aber das war eine gewisse Vorarbeit, es ging auch viel um Methodik. Ich denke, jetzt wird es wichtig sein, dass wir den Sprung schaffen, wirklich in die konkrete Abarbeitung des Untersuchungsauftrages zu gehen. Und da denke ich auch, dass es wichtig ist, dass wir uns über bestimmte Instrumente und über bestimmte Verfahrensweisen noch näher klar werden. Ich halte es auch für absolut unabdingbar, dass wir unser Untersuchungsausschussgesetz anfassen, damit das, worauf die Herrn Binninger und auch Herr Wolf hingewiesen haben, hier möglich ist, dass man aus NFG-Akten hier vorträgt in den öffentlichen Sitzungen und dass wir uns auch über so Dinge wie Einstufungen, NFG, vertraulich, geheim, klar werden und auch über den Umfang von Schwärzungen, weil wenn das nicht funktioniert, werden wir sehr viel Mühe haben, unseren Zeitplan einzuhalten und deshalb ist das nicht unerheblich. Ich bin sehr froh, dass wir über alle Fraktionsgrenzen hinweg der Meinung sind, dass wir da gemeinsam ran müssen und dass wir uns jetzt im Januar mit diesen anstehenden Themen beschäftigen wollen und ich hoffe, dass wir dann zu einem guten Ergebnis kommen. So, das waren die Eingangsstatements. Herr Metzner stellt die erste Frage. Das Stichwort Zeugenvernehmung fiel ja schon. Ein paar Zeugen liegen ja fast auf der Hand. Die früheren Verfassungsschutzchefs, Beato, Toni S., die V-Mann-Führer der beiden. Wann soll es denn losgehen und mit wem? Mit wem kann ich jetzt nicht beantworten, weil da bedarf es ja eines Beweisbeschlusses, auf den wir uns einigen müssen im Konsens. Wir wollen im Februar noch eine Sitzung machen, die nochmal eher den Charakter hat einer Sachverständigenanhörung und ab März dann in die direkte Zeugenbefragung einsteigen. Und die Namen oder die Personen, die Sie jetzt angedeutet haben, stehen dann natürlich auf einer Liste, aus der wir auswählen werden, wen wir dann zunächst vorladen werden. Da werden sehr interessante Personen dabei sein. Davon gehe ich aus. Bitte schön. Ja, Klaus-Peter, CPA. Herr Lückmann, die Frage ist herausgestellt, Sie wollen Konsequenzen, Sie wollen lernen für den Verfassungsschutz. Würden Sie dann den auch heute hier von Herrn Binninger getroffenen Einschätzungen beitreten, dass man so einen wegen Tötungsverbrechen verurteilt wie Beato niemals heute mehr als V-Mann anwerben dürfte? An Herrn Schönburg, die Verständnisfrage, sagten Sie, dass die Strafungen so umfangreich sind, dass man nicht den Berufungsauftrag realisieren kann? Oder nicht? Hatte ich jetzt nicht genau verstanden. Und dann Frau Lonnemacher, der Justizminister hat ja heute dementiert, dass Akten zur Verfassungsjustizismus weiter geschreddert würden. Sind Sie damit zufrieden mit der Erklärung? Also in jedem Fall, ja. Also so einen V-Mann dürfte man heute nicht mehr sozusagen in Dienste nehmen. Es ist auch nach heutigen internen Dienstanweisungen, soweit sie mir bekannt sind, heutzutage nicht mehr möglich. Nein, Sie haben mich natürlich falsch verstanden. Wir werden natürlich den Untersuchungsauftrag erfüllen. Also. Trotz der Schmerzen. Ja. Und vielleicht jetzt mal eigenmächtig gesagt, ich glaube, also das ist meine Position, dass es auch schon falsch war, 1994 einmal die Klage anzuhören. Also, wo ist meine? Also, ich denke, das ist eine zentrale Frage, ob eine Anbeuerung von einer Quelle Piatto auch unter den damaligen herrschenden historischen Umständen zu rechtfertigen ist. Das müssen wir beweisen. Ich würde das eher trotz des Zeithintergrundes auch ablehnen, was die Aussage von Herrn Minister Ludwig angeht. Wir haben ja die kleine Anfrage der CDU-Fraktion, die hier schon mehrfach Gegenstand von Pressemitteilungen war. Ich denke, diese kleine Anfrage wird heute für alle öffentlich im Netz sein oder ist mittlerweile auch, sodass man sich da auch mal auch genau auf den Wortlaut kaprizieren kann. Ich hatte schon gesagt, dass ich sehr froh bin, dass wir im Januar hier eine Sitzung haben, auch unter Beteiligung der beiden Minister und des Chefs der Abteilung 5, wo wir nochmal über solche Fragen, Löschmoratorium, Schwärzung, Einstufung von Akten sprechen wollen und hoffentlich zu einem Einvernehmen kommen. Wir haben ja von Herrn Binniger das Loblied der Diplomatie hier irgendwie auch gehört. Und wenn jetzt aus dem Justizministerium angekündigt wird, dass man sich an ein strenges Löschmoratorium halten wird, was auch unserem ausgedehnten Einsetzungsbeschluss entgegen entspricht, dann kann ich das nur begrüßen. So, die nächste Frage kam. Ja, Sie haben ja heute sehr viel gehört. Würden Sie bitte sagen, wer Sie sind und für wen Sie arbeiten? Mein Name ist Thomas Moser und arbeite für die ARD-Anstalten. Sie haben ja heute viel gehört über den Umgang mit V-Leuten als Zeugen in Untersuchungsausschüssen, beziehungsweise auch über den Nicht-Umgang mit V-Leuten. Mich würde mal von allen Fraktionen interessieren, wie denn der Entscheidungsfindungsprozess in den Fraktionen ist. V-Leute hören oder V-Leute nicht hören? Also wir können uns sehr gut vorstellen, die V-Leute zu hören. Geht für uns ebenso. Ja, wir werden natürlich auch darauf bestehen, V-Leute zu hören. Wir sind ja auch nicht mehr in der gleichen Situation, wie die Herr Binniger vorhin geschildert hat. Ja, wir finden es unbedingt wichtig, dass wir gehört werden, weil es eine wichtige Zeitzeuge ist. Also wir sind auch der Meinung, dass wir sie hören sollten, wobei der Entscheidungsfindungsprozess natürlich sehr beschränkt ist, da wir nicht befugt sind, viele Dinge mit unseren Fraktionskollegen und Kolleginnen zu diskutieren, wird es doch dann auf eine einseitige Empfehlung hinauslaufen. Aber wir wollen das auch. So, nächste Frage. Herr Kollege. Ich hatte nochmal an Herrn Lückmann die Frage, wenn man jetzt von CDU und Grünen gehört, dass man nochmal ran muss an das an das Untersuchungsausschussgesetz, wie die Haltung dazu muss geändert werden. Also es gibt einen Formulierungsvorschlag, der auch schon lange hier zwischen uns diskutiert wird und ich hoffe, dass wir den im Januar dann gemeinsam beschließen. Also das wird eine Änderung vornehmen. Okay. Inwiefern? Die Worte haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht dabei, aber natürlich in die Richtung, dass wir mehr Möglichkeiten haben, hier auch Akten offen zu diskutieren. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Auch nochmal zum Untersuchungsausschussgesetz. Ich kenne jetzt das von Brandenburg nicht. Ich kenne aber das von Baden-Württemberg und dort gibt es einen interessanten Passus, dass nämlich der Ausschuss die Möglichkeit hat, dass Vernehmungen von Zeugen aufgezeichnet werden können, tonmäßig, videomäßig, audiomäßig. Ich weiß nicht, ob es in Baden-Württemberg schon besteht, beziehungsweise wenn es nicht besteht, ob beabsichtigt ist, da können sich auch die Einzelnen äußern, das mit aufzunehmen. Ja, also ich gehe davon aus, dass das notwendig sein wird. Also wenn es dazu kommt, dass wir beispielsweise jemanden befragen, der aus welchen Gründen auch immer als geschützte Person behandelt wird, dann werden wir dem Rechnung tragen müssen und dann wird es nicht möglich sein, hier so in diesem Rahmen jemanden zu befragen. Also könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich muss noch kurz was korrigieren, vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. In Baden-Württemberg ist es möglich, dass die Presse Zeugenaufnahmen mitschneidet, aufzeichnet, audiomäßig und videomäßig. Darum geht es mir. Das ist im Moment bei uns nicht möglich. Das können wir jetzt nur als Anregung aufnehmen, darüber nachzudenken. Dann haben wir uns aber missverstanden. Entschuldigung. Also, weitere Fragen bitte. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich sehr herzlich für das Interesse und wünsche jetzt nochmal hier, das habe ich jetzt schon so oft gemacht, allen Anwesenden frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2017. Vielen Dank. Ich schließe damit endgültig die Sitzung. Inklusive Pressekonferenz. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Also, okay.